Noch sichtbarer ist visueller Sexismus im Sanitär- und Baugewerbe, wo Firmen mit den nackten Körpern von Frauen für die Duschgarnitur werben und sie damit zu Objekten machen. Selbst dazu gibt es noch Steigerungen. So wirbt ein Installateur auf seinem Lieferwagen mit einer Frau in Hotpants und dem Spruch: „Etwas feucht? Wir helfen gerne." Diese Art von Werbung findet sich vermehrt im ländlichen Bereich, weniger in den progressiven Großstädten. Der Wandel von einer maskulinen zu einer femininen Kultur vollzog sich in Deutschland auch in der Politik, eingeleitet durch Angela Merkel, die erste Bundeskanzlerin, deren Machtfülle die Männer alter Schule wahlweise eingeschüchtert, gedemütigt oder erzürnt hat. Auf ihre Entscheidung, die Grenzen 2015 für die Flüchtlinge nicht zu verschließen, reagierten selbst viele der intellektuellen Männer über 50 mit einer seltsamen Form von ohnmächtiger Gehässigkeit. Es hieß, Merkel sei zögerlich, abwartend und gelähmt. Das mag ein legitimer Kritikpunkt sein. Oft schwang dabei aber der unausgesprochene Vorwurf mit, Merkel würde nicht hart durchgreifen, weil sie eine Frau ist. Die Sehnsucht nach einem schröderschen Machtwort war groß. In diesen Kreisen sprechen viele bis heute von der Bundeskanzlerin distanziert als Frau Merkel oder abfällig als Mutti. Die Kritik klingt manchmal wie ein fernes Echo der Merkel-muss-weg-Sprüche auf den Straßenprotesten. Der Herausgeber der Tageszeitung Welt, Stefan Aust, beispielsweise hat unter dem Titel »Mutti aller Probleme« die Bundeskanzlerin für die Flüchtlingskrise verantwortlich gemacht und vermutet, bei ihr und ihren Unterstützern sei der kollektive, parteiübergreifende, galoppierende Rinderwahn ausgebrochen.